Bis Sonntag hat sie aus Venedig vom 69. Filmfestival berichtet. Jetzt ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke wieder hier, um Ihnen die neuen Filme vorzustellen, die ab morgen in den Kinos laufen. Genauer gesagt zwei davon. Grüße, Frau Lewicke. Hallo. Parada heißt der erste Film von Stjern Dragojevic. Parada erzählt von einem unmöglichen Unterfangen, das in Wirklichkeit schon mehr als einmal gescheitert ist. Es geht darin um den Versuch, eine schwul-lesbische Gay Pride-Parade in Belgrad zu installieren. Und der Regisseur Stjern Dragojevic wählt dafür die Komödie. Funktioniert das eigentlich? Ja, das funktioniert, weil das ein Film ist, der uns bei den Klischees abholt, weil das ein Film ist, der eine schöne Utopie entwickelt und trotz seiner zahlreichen absurd-komischen Wendungen eben nie die Wirklichkeit vergisst. Und eine dieser schönen absurd-komischen Wendungen ist eben, dass so ein Kriegsveteran, ein Macho vor dem Herrn, der total tätowiert ist, die ganzen Schlachtfelder, ausgerechnet dieser Mann hilft eben den Schwulen, will die Sicherheit garantieren, weil sie natürlich Angst haben vor den rechten Schlägern. Und es ist einfach so schön zu beobachten, wie diese Welten aufeinanderprallen, also die Macho-Welt und die Schwulen-Welt. Und natürlich muss man auf einmal an einen Käfig voller Narren denken. Also der eine Schwule ist Tierarzt, der andere soll eben dem Kriegsveteran bei der Frau bei der Hochzeit helfen. Und wenn es da um diese fröhlichen Farben geht und dann werden immer die Finger gespreizt, dann muss man auch an den Innenarchitekten von Doris D. denken, ne? Der immer lila wollte und solche Sachen. Und trotz dieser Klischees entwickeln alle so ein ganz schönes Eigenleben. Also das harte Leben wird einfach nie vergessen. Also wenn die Schwulen dann über die Straße gehen, werden sie immer wieder angerempelt. Und das sind so ganz beiläufige Beobachtungen, wo man einfach auch mit in diesen harten Alltag mitgenommen wird, viel von dieser Diskriminierung spürt. Und die brauchen eigentlich noch weitere Männer für diese Sicherheit der Parade. Und dann ein Schwuler und der Kriegsveteran setzen sich dann in einem rosa Mini rein und fahren dann durch den Balkan und sammeln auch die ganzen ehemaligen Kriegsgegner ein. Die bilden dann sozusagen ein Himmelfahrtskommando. Und das ist natürlich ein unheimlich hübsches Bild, wenn dann Kosovoer, Albaner, ein Serben, ein Schwuler und ein Moslem zusammen wieder zurück nach Belgrad fahren. Auf der diesjährigen Berlinale, da erhielt ja Parada den Publikumspreis. Das ist ja vielleicht in einer Stadt wie Berlin nicht verwunderlich, aber überraschend war doch, dass der Film auch auf dem Balkan ein Erfolg war. Über 500.000 Zuschauer wollten ihn sehen. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich habe es ja eben schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie dieser Film immer wieder die Klischees aufbricht. Und mit der schwulen Minderheit können sich dann natürlich auch auf einmal andere Minderheiten, also auch religiöse Minderheiten, identifizieren. Und eben dieser Kriegsveteran ist eben auch sehr, sehr schön gezeichnet, weil im Grunde ist er eigentlich auch nur ein Kriegsverlierer. Der hat jetzt so eine billige Muckibude, wo eigentlich keiner hingehen will. Und dann arbeitet er noch so als Sicherheitspolizist und muss irgendwelche Roma-Lager für wenig Geld räumen. Also da kommt sowas rein. Und ich hatte ja auch schon erzählt, dass der Film ein Roadmovie wird. Und es ist tatsächlich so, dass auf dem Balkan gerade eine Versöhnungsphase einsetzt. Und damit können sich die Leute eben auch identifizieren. Und das nimmt der Film diesen utopischen Gedanken schon vorweg. Und ich glaube, deshalb war er einfach so ein großer Erfolg in seiner Heimat. Na, dann hoffen wir, dass es in den Kinos in Deutschland auch so sein wird. Revision heißt der zweite Film, auch er ab morgen zu sehen. Und auch dessen Regisseur Philipp Schäffner arbeitet sich an einem realen Ereignis ab. In seinem Dokumentarfilm Revision rollt er nämlich den Fall von zwei Rumänen noch einmal auf, die 1992 an der deutsch-polnischen Grenze erschossen wurden. Was hat ihn an diesem Fall interessiert? Ja, also weniger diese Menschen, diese beiden Männer sind ja von Jägern erschossen worden und diese Jäger sind dann auch freigesprochen worden. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, diesen Fall nochmal aufzurollen und zu gucken, ob dieses Urteil wirklich richtig war, sondern er möchte einfach die Fragen stellen, die damals alle nicht gestellt worden sind. Und er möchte einfach auch erfahren, was waren das für Männer, die dort erschossen wurden. Und die Familien zum Beispiel sind von der deutschen Justiz, also die Familien der Opfer, nie gefragt worden. Also er geht nach Rumänien, fragt, warum sind sie überhaupt nach Deutschland gegangen? Er guckt sich an, wie sie dort leben. Also das ist so ein Aspekt. Und er nimmt aber auch wieder so andere Ermittlungen auf. Also er geht zum Richter, er geht zu dem Anwalt und so weiter. Also das Ganze öffnet sich und er geht einfach auch dahin zu dem Ort, guckt sich die Atmosphäre an, erzählt Parallelen darüber, wie dann die Anschläge auf das Asylantenheim in Rostock, das war ja auch 1992, wie das in dieses ganze Bild passt. Und es geht eben insgesamt um die Flüchtlinge, die an der deutsch-polnischen Grenze in diesem Zeitraum von 1988 bis 1998 erschossen wurde. Also das ist einfach ein riesengroßer Diskurs, der sich anhand dieses Falles eröffnet. Nun heißt der Film Revision. Bestimmt dieser Titel auch die filmische Form dieses Dokumentarfilms? Das kann man auf alle Fälle sagen. Er macht das ganz spannend. Also wenn er zum Beispiel die rumänische Familie interviewt, dann sieht man hinterher, wie sie sich ihre Aussagen nochmal anhören. Und dann sagen sie, ja, das stimmt so. Oder sie machen nochmal Anmerkungen. Dadurch kriegt man immer wieder eine andere Perspektive rein. Und so macht er das auch mit dem Anwalt, mit den Richtern, den anderen Zeugen. Und das macht er einfach nicht, wie ich schon gesagt habe, um irgendwas zu beweisen, sondern er will, dass immer noch mal andere Perspektiven auf diesen Fall geworfen werden. Man könnte sagen, das ist so ein kriminalistischer Essay-Film. Also Spuren werden aufgenommen, verfolgt, dann wieder neue. Und das ist einfach unheimlich spannend, das sich anzuschauen. Also es ist einfach ein sehr spannender Film auch. Das sagt unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Zwei der neuen Filme, die ab morgen in den Kinos laufen, Revision der eine und Parada der andere. Ihre Rezensionen stehen natürlich auch auf unserer Internetseite zum Nachlesen und Hören unter dradio.de.